Um das Abrutschen all dieser Berufsbilder geht es in diesem Buch. Klar, lebenslanges Lernen steht schon eine Weile auf der Agenda, aber noch vor 15 Jahren hätten wohl die meisten von uns es für völlig abwegig gehalten, darüber spekulieren zu müssen, welcher Beruf überhaupt noch Zukunft hat. Heute treibt alle die Frage um, welche Berufe sich weiterentwickeln lassen, sodass man sie bis zur Rente ausüben kann, ohne dass sie vorher wegrationalisiert oder die Arbeitsbedingungen dort so schlecht werden, dass man von ihnen nicht mehr gut leben kann. Heute scheinen einzig IT-Experten einen vielversprechenden Weg zu gehen. Zwar herrscht in vielen Branchen heute der vielbeschworene Fachkräftemangel, und doch führt er in vielen Fällen nicht dazu, dass die Arbeitgeber einander mit höheren Gehältern Konkurrenz machen. Warum das so ist, hängt von der jeweiligen Branche ab. Mal liegt es daran, dass die Gehälter, wie in der Pflege, von öffentlichen Haushalten abhängen, mal, wie im Handwerk, daran, dass sich Aufträge auch in Schwarzarbeit erledigen lassen. Und mal, wie im Einzelhandel, daran, dass Arbeit, die früher Fachkräfte machten, heute oft Angelernte übernehmen. Ich frage mich schon seit langem, wie es in einem Land wie Deutschland, dem es doch wirtschaftlich gut geht, dazu kommen konnte, dass viele Menschen ihre Arbeitsbedingungen so frustrieren. Deshalb begann ich vor 5 Jahren damit, in meiner Arbeit als Investigativreporterin auf die Suche nach einer Antwort auf diese Frage zu gehen. Ich begann, in viele Winkel des Arbeitsmarktes hineinzuleuchten, in unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Gehaltsklassen. Mal ging es um die Logistikbranche, mal um die Erziehung, häufig um Luftverkehr, Gastronomie oder Einzelhandel. Egal, mit wem ich sprach, das, was mir die Angestellten erzählten, glich sich auf beunruhigende Weise. Ich konnte eine große Unsicherheit unter den Beschäftigten im Land beobachten. Mir wurde klar, dass bei sehr vielen Menschen die Angst vor einer wackeligen finanziellen Zukunft wächst. Und bei alledem sehe ich bei vielen auch ein wachsendes Ohnmachtsgefühl. Viele fühlen sich in ihrem Leben alleingelassen. Das ist ein gefährlicher Trend, wenn man bedenkt, dass Arbeit doch der Kitt der Gesellschaft, der Demokratie ist. Es muss etwas geschehen, um diese Entwicklung zu immer unsichererer, immer prekärer werdender Arbeit aufzuhalten. Erstaunlich ist, dass mein Eindruck von der abrutschenden Arbeitswelt nicht zusammenzupassen scheint mit vielem, was wir in der Tagesschau über den Zustand der deutschen Wirtschaft hören. Sie wächst stetig, wenn auch zuletzt gebremst durch den Protektionismus der US-Regierung und ein Schwächeln der Automobilindustrie, weniger als in den vergangenen Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig wie selten zuvor. Politiker und Medien feiern das deutsche Jobwunder. Im April 2019 waren gerade mal 2,2 Millionen Deutsche arbeitslos, so wenige wie nie seit der Wiedervereinigung. Diese Meldungen aber, die Statistiken, spiegeln die Realität zu großen Teilen nicht wider. Die bloßen Beschäftigungszahlen zeigen eben nicht, dass viele Arbeitskräfte zunehmend von der Produktivitätsentwicklung abgehängt sind. Das Bruttoinlandsprodukt und auch die Produktivität der Arbeit stiegen über den langen Zeitraum von 1999 bis 2017 viel stärker als die Reallöhne. Auch wenn seit 2008 ein langsamer Angleich stattgefunden hat, ist die Lücke in Deutschland nach wie vor deutlich größer als etwa in Frankreich oder Italien. Zuletzt sind die Verbraucherpreise kräftig gestiegen. 2018 um 1,6%, 2017 um 1,7%. Wenn aber alles teurer wird, was wir uns von unseren Einkommen kaufen müssen, frisst das die Lohnsteigerungen fast komplett auf. 2017 wuchsen die Reallöhne um gerade 0,9%, 2018 um 1,5%. So können wir uns von dem Geld, das wir für unsere Arbeitsleistung bekommen, tatsächlich weniger leisten. Besonders deutlich wird diese Diskrepanz zwischen Lohnentwicklungen und Lebenserhaltungskosten derzeit bei einem Thema, das für Zündstoff in der gesellschaftlichen Debatte sorgt: dem Wohnen. Immer mehr Menschen im Land zahlen längst deutlich mehr als ein Drittel ihres Nettoeinkommens für ihre Miete. Ein Drittel, das ist die Daumenregel, an die man sich eigentlich bei seiner privaten Kalkulation halten sollte, um noch genug Geld für den Rest der anfallenden Kosten zur Verfügung zu haben. Dass beides aufeinander trifft, die stark steigenden Mieten und der zunehmend unsichere Arbeitsmarkt führt dazu, dass das Wohnen immer mehr zur sozialen Frage wird und politische Aktivisten nun vor lauter Wut schon die Autos von Wohnkonzernmanagern anzünden. Dieses Ungleichgewicht zwischen dem, was die Menschen verdienen und dem, was sie sich davon leisten können, das löst bei vielen mehr als Unzufriedenheit aus. Nicht zuletzt deshalb lehnte sich Kevin Kühnert, der Vorsitzende der Jusos, Anfang Mai 2019 mit der gewagten Forderung aus dem Fenster, man solle Konzerne wie BMW in Genossenschaften umwandeln und Immobilienbesitzern verbieten, mehr als eine Wohnung zu besitzen. Eine gefährliche These war das, denn sie stellte den Bestand der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland, die doch den Grundstein für den Wohlstand unseres Landes gelegt hat, grundsätzlich in Frage. Viel mehr als Kühnerts Forderung aber sagte die hitzige Diskussion aus, die daraufhin aufbrandete. Er hatte einen Nerv getroffen. Die einen in der Politik und den Medien reagierten empört. So etwas dürfe man nicht einmal denken. Die anderen aber sagten, es gibt doch einen Grund dafür, warum wir 2019 plötzlich wieder über die Grundfesten unserer Wirtschaftsordnung zu diskutieren beginnen. In unserer sozialen Marktwirtschaft funktioniert tatsächlich einiges nicht mehr so, wie es sollte. Jene am unteren Rand fühlen sich zunehmend abgehängt vom Wohlstand jener am oberen Rand. Die nackten Zahlen über den Arbeitsmarkt zeigen auch etwas anderes nicht. Und zwar, dass sich heute die meisten von uns, gerade in der Mittelschicht, deutlich mehr anstrengen müssen, um einen vergleichbaren Status zu erreichen wie noch unsere Elterngeneration. Wir müssen abends und am Wochenende arbeiten, nehmen neben unseren Hauptjobs Nebenaufträge an. Wir müssen Gelder für die Projekte, an denen wir arbeiten, häufig selbst einwerben, müssen Zielvereinbarungen erreichen, um auf Bonuszahlungen am Jahresende hoffen zu dürfen. Wir müssen geografisch und geistig flexibel sein. Wir müssen uns ständig fortbilden, um beruflich am Ball zu bleiben. Denn der Arbeitsmarkt wandelt sich und dieser Wandel beschleunigt sich immer stärker. Wir müssen uns selbst vermarkten, so gut es geht. Notfalls zu Lasten unserer Kollegen. Wer sich nicht schnell genug mitdreht im Karussell, fliegt raus. Auf dem Papier geht es uns vielleicht ebenso gut oder sogar noch besser als unseren Eltern. Und doch hat sich eine berechtigte Unzufriedenheit in der arbeitenden Bevölkerung eingenistet. Das Gefühl, in einem Hamsterrad zu stecken, in dem man immer weiter treten muss, um nicht auszurutschen und abzudriften. Denn die Angst, finanziell abzusteigen, schwingt bei uns allen mit. In den vergangenen Monaten hat sich das deutsche Arbeitsmarktkarussell noch einmal mehr rasant gedreht. Die Nachrichten über den Wandel der Wirtschaftswelt nahmen beängstigende Formen an. Es ging Schlag auf Schlag. Deutsche Bank und Commerzbank wollten fusionieren und dann doch wieder nicht. Arbeitsplätze dürften dort so oder so im großen Stil wegfallen. Volkswagen, Ford, Bayer und ThyssenKrupp kündigten an, zehntausende Arbeitsplätze abzubauen. Große Firmennamen gerieten ins Wanken, die gewissermaßen die Kern-DNA unserer Wirtschaftswelt bilden. Und mit ihnen bleibt ein Teil des Arbeitsmarktes, wie wir ihn bisher kennen, auf der Strecke. Umwälzungen am Arbeitsmarkt und all die gesellschaftlichen Konsequenzen sind das bestimmende Thema unserer Zeit. Denn die Abstiegsängste, die diese Veränderungen am Arbeitsmarkt hervorbringen, führen dazu, dass Menschen sich als abgehängt empfinden, sich alleingelassen fühlen. So schlägt diese kollektive Unzufriedenheit an immer mehr Stellen um in Angst vor Zuwanderung, in eine wütende Ablehnung gegenüber Geflüchteten, immer in Sorge, man selbst komme durch sie noch mehr zu kurz als ohnehin schon.